1. Sei nicht vorlig mit deinen Worten und Jubelig gut, bever du etwas vor Gott aussest, denn die Gott im Himmel und du auf Erden bist, sollten dein Wort bedacht und sparsam gewollt werden. 2. Denn wie viel sorgen oft zu traumen führen, so entstet auch viel schinloses gered, wenn zu viel Wort gemacht werden. 3. Wenn du Gott ein Gelübde blickst, so gere nicht, es zu erfüllen, denn hat kein gefallen und unvernünftigen Menschen, was du versprichst, das halte auch ein. For es ist besser, kein Gelübde abzulegen, als eins abzulegen und es dann nicht zu erfüllen. 5. Lass deinen Mund nicht zu einer Aussage verschüttet werden und sage nicht vor dem Boten Gottes, des sei ein Vers hengusen. Warum sollte Gott wegen deiner Wort zornig werden und das Ergebnis deiner Arbeit zerstören? 6. Denn in vielen Traumen und Worten liegt oft viel Schinloses, stattdessen solltest du Gott fürchten. 7. Wenn du in einem Land die Unterdrückung der Armen und die Verletzung von Rechten gerechtigkeit beobachtest, wundere dich nicht darüber, denn ein hoher Beamter überwacht den anderen und der allerhöchste Wort über Seil. 8. Für ein Land ist es jedoch vorteilhaft, einen König zu haben, der sich dem Ackerbau widmet. 9. Wer Geld liert, wird niemals genig davon haben, und wer Reichtum liert, sieht keinen wirklichen Nutzen daraus. Auch die Zauwei sich als Schinloss. 10. Wenn der Besitz zunimmt, steht auch die Zahl der, die in Verbrauchen, welchen Vorteil hat der Eigentümer dann noch, außer dem bloßen Anblick. 11. Der Schlaf eines Arbeiters ist angenehm, unabhängig davon, aber wenig oder viel ist, der Überfluss jedoch hindert den Reichen oft im Schlafen. 12. Ich habe unter der Sun ein Schwerwiegens Jubel beobachtet, Reichtum, der von seinem Besitzer zu dessen eigenem Schaden bewahrt wird. 13. Wenn dieser Reichtum durch ein Unglück verloren geht und der Besitzer einen Sohn hat, bleibt diesem nichts davon übrig. 14. So wie ein Mensch nackt aus dem Leib seiner Mutter geboren wird, so wird auch nackt wieder gehen, wie gekommen ist, und kann von all seiner Mühe nichts mit sich nehmen. 15. Auch dies ist ein Schwerwiegens Jubel, a word genauso gehen, wie gekommen ist. Welchen Nutzen hat also davon, dass sich verjeblich abmet? 16. Zu dem Verbringter als sein Tage in Dunkelheit und Trauer, erfüllt von großem Ärger, Leid und Frustration. 17. Ich habe erkannt, dass es gut und angemessen ist, wenn ein Mensch ist, trinkt und das gut geniest, trotz all seiner Mühen unter der Sun. Warin der gesamten Lebenszeit, die Gott im gewahrt hat, denn dies ist sein Zugdachtes Los. 18. Wenn Gott einem Menschen Reichtum und Besitz schenkt und ihm die Fähigkeit gibt, davon zu geniessen, seinen Anteil anzunehmen und sich in seiner Arbeit zu erfreuen, so ist dies ein Gabe Gottes. 19. Denn ein solcher Mensch denkt nicht viel über die Kurs seines Lebens nach, die Gott ihm die Freude seines Herzens schenkt.